Hatte Ihr damaliger Gruppenführer bzw. Organisationsleiter eigentlich Autorität? Und wenn ja, wodurch erwarb er Sie? Also bis zu seinem Tode war Michael Kühn mein Chef. In die Rolle des Nazi-Führers wurde er immer wieder hineingedrängt, weil der Kameradenkreis, in dem er tätig war, ihn stets zu den Besten und den Fähigsten, den Talentiertesten hielt. Und tatsächlich, Kühn war eine Ausnahmeerscheinung. Jung, dynamisch, rebellisch und dabei doch ausgleichend, sachlich, menschlich sehr angenehm und überzeugend. Er war das Beste, was der nationalen und sozialistischen Bewegung zum damaligen Zeitpunkt passieren konnte. Er beendete die lange Nacht des Nationalsozialismus. Auch dazu habe ich mich in meinen Lebenserinnerungen ausgiebig geäußert. Zusätzlich empfehle ich die Gedenkschrift Michael Kühn, sein Leben, sein Wirken, sein Kampf mit Stellungnahmen zahlreicher ehemaliger Mitstreiter. Nachfrage. Ist das, was Sie mir da geschildert haben, eher typisch oder eher untypisch dafür, wie in der nationalen Bewegung Autorität erworben und ausgeübt wird? Also da Kühn im positiven Sinne eine Ausnahmeerscheinung war, kann man seine Ausübung von Autorität nicht als typisch bezeichnen. Die, die ihm folgten, wussten, dass er der Beste war und stellten daher seine Autorität nicht in Frage. Das kam erst später, als er inhaftiert war und die Emporkömmlinge ihre große Stunde gekommen sahen. Autorität gründet sich heute besonders in kleinen Gruppen des nationalen Widerstandes, vielfach leider schlicht und ergreifend auf die Anmaßung derer, die die größte Klappe oder den härtesten Faustschlag haben. Ich habe das in meiner kleinen Streitschrift Die Allianz der Vernunft bereits thematisiert und natürlich entsprechend hart kritisiert.